Ausgerechnet ein Sozialdemokrat aus Berlin, Thilo Sarrazin, schuf mit seinem Buch »Deutschland schafft sich ab« die Grundlage für den Siegeszug der neuen rassistischen Ideologie im Gewand der Ethno-Identität. Sarrazin gab den Grund für die Verelendung in Kreuzberg, Wedding oder Neukölln, die er unter anderem mit einem rigiden Sparzwang selbst mitverursacht hatte, nicht etwa in den heruntergekommenen Kitas oder Grundschulen, sondern der ethnischen Zusammensetzung dieser Viertel. Das Kopftuchmädchen wurde durch Sarrazin zum Synonym der Überfremdung, gegen die man sich wehren müsse, sonst drohe der heimischen Identität der Untergang. Auf die andere Idee, mit gut ausgestatteten Schulen, Kitas und einer effektiven Stadtverwaltung den Menschen in Neukölln oder Wedding einen Weg in Arbeit und gesellschaftliche Partizipation zu ebnen, kam der Sozialdemokrat leider nicht. Es ist offenbar einfacher für einen Finanzsenator in Berlin, den langjährigen Nachbarn zum nicht assimilierten Fremden zu erklären und aus ihm eine Bedrohung zu machen, als Schulen zu renovieren und für ausreichend Lehrer zu sorgen. Es ist bezeichnend, dass Personen, die in den 1970ern bis 1980ern im Verborgenen agierten, etwa in Zentren wie in Weikersheim, mit dem Aufstieg der AfD Morgenluft witterten und seither systematisch diese Partei personell und inhaltlich kapern. Die Junge Freiheit. Die Wochenzeitung Junge Freiheit unter dem Gründer und Chefredakteur Dieter Stein erhielt mit dem Einzug der AfD erst in die Landesparlamente und dann in den Bundestag einen Bedeutungsgewinn, der mit dem der linksalternativen Tageszeitung Taz vergleichbar ist, als die Grünen erst in die Parlamente kamen und dann zur Regierungspartei wurden. Stein gründete die Zeitung 1986 in Freiburg, zunächst als Schülerzeitung. Die Junge Freiheit war in den Anfängen eine Hauspostille für rechtsnationale Burschenschaften. Stein sah die Zeitung als einen ideologischen Anker für Aktivitäten im nationalkonservativen vorpolitischen Raum und suchte Verbindungen zum rechten Rand der Union. Sein damaliger Redakteur Hans-Ulrich Kopp frohlockte damals schon über die Anschlussfähigkeit rechtsnationaler Ideen. In dem Buch »Neue Rechte in Deutschland – Antidemokratische und rassistische Tendenzen« von 2001 wird er mit dem Satz zitiert: »Erfreulich ist auch, dass parteipolitische Differenzen hier keinerlei Bedeutung haben und die von totalitären Parteistrategen gewünschte scharfe Abgrenzung zwischen CDU-Mitgliedern und Angehörigen rechtsgerichteter Gruppierungen nur mit einem Lächeln quittiert wird.« Hans-Ulrich Kopp ist kein Unbekannter. Die Taz schrieb bereits am 21. November 1989 über den rechten Netzwerker: »Wenn man eine Figur erfinden würde, eine Art graue Eminenz, die in den relevanten Netzwerken seit Ende der 1980er Jahre dabei ist, es wäre Hans-Ulrich Kopp. Er ist Burschenschafter, Vertriebenenfunktionär, rechter Publizist.